Südwestfunk Baden-Baden. Das Sonntagshörspiel. In der Reihe Schöne neue Medienwelt hören Sie Besser als James Bond von Dieter Hirschberg. Ja, bitte. Herr Dieter. Ja, er soll reinkommen. Ja, bitte, Herr Dieter. Die Zahlen von gestern Abend. Ja, die Zahlen, sagen wir mal her. Aha. Tagesschau 35%. Was war denn los gestern? Na ja, eigentlich nichts Besonderes. Der Herr Außenminister Genscher hat erklärt. Ja, Moment mal. Serie 33%. 33%. Nur 33% war gestern ein Fußballspiel? Nein, kein Fußballspiel. Und das Wetter? Mäßig. Eher mäßig, Herr Intendant. Ja. Und warum zum Donnerwetter hat unsere Serie dann nur 33%? 33,4. Oh, 0,4. So eine Serie muss mindestens 40% haben. Mindestens, wenn nicht gar 45. Die Serie hat 11 Millionen gekostet. Was sagt der Hauptabteilungsleiter dazu? Ich habe schon versucht anzurufen. Der Hauptabteilungsleiter ist in Kur. Dann rufen Sie im Kurhotel an. Das habe ich bereits getan. Leider macht der Hauptabteilungsleiter eine Schlafkur. Eine Schlafkur? Also das habe ich gern, während hier eine Serie baden geht. 33%, das muss man sich mal vorstellen. Ich sehe die Herren schon feixen. Das Renommierprojekt von denen da geht baden mit 33%. Da haben sie die Trommel gerührt und die Sache, Gott weiß wie, hochgehängt. Und was haben sie? 33%. Oh Gott, das ist ein Skandal. Eine Katastrophe. Die Kritiken sind allerdings hervorragend. Kritiken, Mensch. Gehen Sie mal weg mit Kritiken. Mein Sohn schreibt auch Kritiken. Der studiert im dritten Semester. Ach, machen wir uns nichts vor. Wir sind blamiert. Herr Intendant, vielleicht nicht. Vielleicht nicht mit 33%, das machen Sie mir mal vor. Mir ist ein Gedanke gekommen, Herr Intendant. So. Natürlich war ich auch zunächst entsetzt, als ich die Reichweiten heute früh bekam. Ich dachte, das ist das Ende. Wie stehen wir da in der ARD? Ja, allerdings. Ja und? Ja, da ist mir ein Gedanke gekommen. Wie gesagt, ich habe mich gefragt, ob es neben der Zuschauerquote vielleicht noch ein anderes Messergebnis gäbe, das in diesem Zusammenhang von Erheblichkeit wäre. Ja, nachdem wir besser aussehen. Dann reden Sie schon. Der Wasserverbrauch. Der Wasserverbrauch? Ja, der Wasserverbrauch. Ein hochinteressantes Phänomen. Also hören Sie mal zu, wenn Sie mich verschaukeln. Keineswegs. Wollen. Nein. Die Wasserverbrauchszahl ist für uns möglicherweise die Rettung. Meinen Sie? Nach der Wasserverbrauchszahl ist unsere Serie eine der erfolgreichsten Sendungen des Jahres. So, also nun verraten Sie mir endlich, wie Sie den Erfolg einer Sendung an Ihrer ominösen Wasserverbrauchszahl ablesen wollen. Die Wasserverbrauchszahl? Ja. Die Wasserverbrauchszahl definiert sich als die Anzahl der Hektoliter Wasser, die am Schluss einer jeden Sendung als Verbrauchsspitze von den Stadtwerken gemessen wird. Ja und? Was hat denn Wasser mit der Qualität einer Sendung zu tun? Ja, was hat die Zuschauerquote mit der Qualität einer Sendung zu tun? Nichts. Aber sie gibt immerhin an, wie viele Zuschauer an dem betreffenden Abend vor der Sendung gehockt haben. Ja, eben das gibt die Zuschauerquote nicht an. Und das ist es, was mir heute früh aufgegangen ist. Die Reichweitenerhebung gibt lediglich an, wie viele Fernsehgeräte zu dem betreffenden Zeitpunkt eingeschaltet waren. Und, ist das nicht dasselbe? Nein. Ein eingeschaltetes Fernsehgerät besagt nichts über die Anzahl der Personen, die davor sitzen. Ja, noch weniger besagt sie darüber, inwieweit eine Sendung die Zuschauer vor das Gerät zu fesseln imstande ist. Sie wissen doch selbst, wie sowas ist. Herr Intendant, man schaltet das Gerät ein, um die Nachrichten zu sehen, und dann lässt man es laufen. Aber man ist doch mit den Gedanken ganz woanders. Darf ich das Fenster zumachen? Was? Ja, machen Sie zu. Man sitzt am Abendbrottisch und redet über familiäre Probleme. Und dabei läuft im Hintergrund der Fernseher. Das Gerät? Das Gerät läuft und die Zuschauer bzw. die Menschen, die das Erfassungsgerät als Zuschauer zählt, laufen währenddessen im Haus herum, telefonieren im Nebenzimmer. Erledigen dies und das, während das Gerät weiterläuft. Ja, wollen Sie auch einen Schluck? Nein, danke. Also viele der von der GfK erfassten Zuschauer sind gar keine Zuschauer. Es handelt sich sozusagen um tote Seelen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie zum Wesentlichen kämen. Das Wesentliche wurde bereits gesagt. Die Zuschauerquote sagt nichts darüber aus, ob die jeweilige Sendung die Zuschauer wirklich an das Gerät fesselt oder nicht. Und nur Letzteres wäre ein Kriterium für die Qualität einer Sendung. Aber das wissen wir doch alles längst. Die Reichweitenerhebung ist eine rein quantitative Messmethode, eine qualitative gibt es nicht. Frei nach Kortner. Die Quote zeigt uns, wie viele Leute zugesehen haben. Sie zeigt uns aber nicht, wie viele gelacht und wie viele gekotzt haben. Ich glaube, es gibt eine Methode der qualitativen Reichweitenerhebung. Nur hat an Sie bisher noch nie jemand gedacht. Aber Sie haben das Ei des Kolumbus entdeckt. Es handelt sich auch hier um eine Idee, die eine grundlegende Neuerung in der Sendungsbewertung herbeiführen könnte. Sie meinen Ihre ominöse Wasserverbrauchsquote? Ja, die Wasserverbrauchsquote ist die einzige Messmethode, die eine sofortige qualitative Sendungsbewertung ermöglicht. Die Wasserwerke geben die Zahlen noch in derselben Nacht bekannt. Und insofern sind die neuen Zahlen sogar noch schneller verfügbar als die alten quantitativen. Ja, sozusagen unmittelbar nach der Sendung. Unmittelbar nach der Sendung eine Auskunft über die qualitative Bewertung durch den Zuschauer. Also wenn Sie das schaffen, sind Sie der deutsche Neil Postman. Ja, vielen Dank. Ja. Die Wasserverbrauchsquote ist in der Tat vollkommen zuverlässig. Eine total einfache Sache. Man muss nur drauf kommen. Herr Intendant, bei welcher Sendung ist Ihrer Meinung nach die Wasserverbrauchsquote am höchsten? Soll ich darauf antworten? Ja, bitte. Na, keine Ahnung. Das hat mich nicht interessiert. Ich denke an den Samstagabend. Mein Gott, nur sagen Sie schon. Ich weiß es nicht. Beim Wort zum Sonntag. Moment. Keine Sorge, das bleibt ganz unter uns. Während des Wortes zum Sonntag ist die absolute Verbrauchsspitze aller bundesdeutschen Wasserkraftwerke am gesamten Samstagabend. Was bedeutet das? Ich nehme an, die Menschenskind, die Leute gehen halt pinkeln. Was soll das? Eben, sie gehen pinkeln. Und warum? Warum? Nur weil sie müssen. Weil sie bei der Sendung davor Bier gesoffen haben. Die Leute saufen ohnehin zu viel beim Fernsehen. Darum müssen unsere Sendungen auch immer blöder werden, damit man sie auch mit 1,5 Promille noch versteht. Wir machen ein Programm für Alkoholiker. Kein Wunder, dass die meisten Redakteure saufen. Um auf die Wasserverbrauchsquote zurückzukommen. Verstehen Sie nun, worauf ich hinaus will? Nein, aber ich hoffe, dass Sie es mir endlich erklären. Warum pinkeln die Leute nicht bei Kuhlenkampf? Oder bei Rudi Carell? Warum warten Sie womöglich unter Schwierigkeiten bis zum Wort zum Sonntag? Die Wasserverbrauchsquote lässt nämlich den Schluss zu, dass es sich beim Wort zum Sonntag um das Aufmerksamkeitstief des Tages handelt. Kurz gesagt, um die langweiligste Sendung des Abends. Sind Sie verrückt? Sie reden über die Kirche. Ich weiß. Dann denken Sie an die Konsequenzen. Wenn Ihre Wasserverbrauchsquote solche Ergebnisse hat, dann sperren wir Sie besser in den Panzerschrank. Es muss ja nicht jedes Ergebnis veröffentlicht werden. Bei den Sendungen, an denen uns gelegen ist, bedeutet die Wasserverbrauchsquote eine echte Revolution. Mhm. Na, also Sie meinen, man kann das Ganze auch umdrehen. Exakt. Die Wasserverbrauchsquote gibt in dezenter mathematischer Einkleidung exakt Auskunft darüber, zu welchem Zeitpunkt die Zuschauer an einem beliebigen Abend pinkeln gehen. Ich habe mir diverse Abendverbrauchskurven durchgeben lassen. Sie sind hochinteressant, falls Sie einen Blick auf diese Diagramme werfen möchten. Ja, aber fassen Sie sich kurz. Ja, ich habe gleich eine Sitzung. Ja, es gibt Abende, an denen verläuft die Wasserverbrauchskurve sehr ebenmäßig. Ja. Das sind Abende, an denen das Programm gleichförmig uninteressant war. Das heißt, keine der Sendungen war an diesem Abend imstande, das große Publikum davon abzuhalten, einem menschlichen Rühren nachzugeben, sobald es sich einstellte. Die Leute verließen kurzerhand das Gerät und gingen zum Klo. Ja, und? Ja, das Interessante ist nun, dass es Tage gibt, die einen äußerst unruhigen Wasserverbrauch aufweisen. An diesen Tagen wechseln absolute Verbrauchsspitzen mit ebenso ausgeprägten Verbrauchstälern ab. Das heißt also tatsächlich... Hundertprozentig, Herr Intendant. Ja, hundertprozentig. Die Wasserverbrauchsquote gibt exakt an, bei welcher Sendung die Zuschauermassen ihren Harndrang zurückgehalten haben. Und für wie lange. Ein sichereres Indiz für die Spannung einer Sendung ist nicht denkbar. Haben Sie noch nie in Ihrem Sessel gesessen und haben es vor Spannung nicht fertiggebracht, zur Toilette zu gehen? Obwohl Ihr Harndrang immer mächtiger wurde? Solche Sendungen sind die besten. Das ist mir zwar lange nicht mehr passiert, aber wenn ich so zurückdenke, da haben Sie recht. Ja. Demnach ist die Wasserverbrauchsquote ein äußerst zuverlässiges Indiz für die Akzeptanz einer Sendung durch den Zuschauer. Je flacher die Wasserverbrauchskurve während einer bestimmten Sendezeit ist, desto fesselnder, sprich qualitativ besser, war der zu jener Zeit gebotene Programmteil. Und das lässt im Übrigen nicht nur qualitative Bewertungen ganzer Sendungen zu, sondern darüber hinaus auch die Festlegung von Defiziten, sprich abflachenden Spannungskurven innerhalb der jeweiligen Sendung. Das könnte der Regie neue Impulse geben. Nun halten Sie den Produktionsbereich erst einmal aus der Sache heraus, bitte, ja? So etwas will ja reiflich erwogen sein. Aber immerhin, die Idee leuchtet irgendwie ein. Nach der Wasserverbrauchsquote stehen wir mit unserer gestrigen Sendung wesentlich günstiger da als nach der Reichweitenermittlung. Ja, zeigen Sie her. Sehen Sie? Die Wasserverbrauchskurve, die Wasserverbrauchskurve ist während der Zeit von 20.21 Uhr bis 21.14 Uhr außerordentlich flach. Der Tiefpunkt der Kurve liegt bei ungefähr 21 Uhr. Und dann steigt sie wieder leicht an. Das heißt, dass einige Leute es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Das ist sehr interessant. Bei 21.14 Uhr explodiert die Kurve förmlich. Das heißt, 12 Millionen Menschen haben gebannt vor dem Fernsehgerät gesessen und unsere Sendung in sich hineingesogen. Sie hat sie dermaßen auf ihren Sessel gebannt, dass sie nicht imstande waren, sich ihres natürlichen Dranges zu entledigen. Und wenn das kein Beweis für eine überwältigende Akzeptanz ist. In der Tat, das ist beeindruckend. 6.200. Was? Hektoliter. Die Wasserverbrauchsquote von gestern Abend, 21.14 Uhr, beträgt 6.200. Ist das sehr viel? Es ist geradezu fantastisch. Ich habe ein paar Vergleichszahlen abgerufen. Ja. Pierre Royal hat zum Beispiel nur 5.900 Hektoliter. Was? Nur 5.900 Hektoliter. Ja. Pierre Royal. Ja. Da sind wir ja in der Tat viel besser. Ja, das sind wir. Aber ich habe noch eine erstaunlichere Zahl. Beim letzten James Bond waren es nur 5.500 Hektoliter. Wir waren also besser als James Bond. Ja, das waren wir. Also hören Sie mal, lieber, wenn man sich erst an Sie gewöhnt hat, ist Ihre Idee einfach großartig. Sie rettet uns das Gesicht, was unsere neue Serie betrifft. Und wenn die Kollegen mich bei der nächsten ARD-Sitzung süffisant lächeln auf unsere Einschaltquote ansprechen, dann werde ich Ihnen mit der Wasserverbrauchsquote kommen. Wer zuletzt lacht, was der Also besorgen Sie mir sofort die Wasserverbrauchsquoten der Renommiersendung der anderen Anstalten. Wenn wir danach gut ich dastehen. Ich habe diesen Punkt bereits einer vorsorglichen Überprüfung unterzogen. Wir stehen nach der Wasserverbrauchsquote ausgezeichnet da. Wir sind nach der Wasserverbrauchsquote der zweitbeste Sender der ARD. Der zweitbeste? Der ARD? Ja. Ist ja nicht zu fassen. Notieren Sie mir für die nächste ARD-Sitzung. Die Wasserverbrauchsquote muss zum Tagesordnungspunkt gemacht werden. Es wird Zeit, dass endlich statt einer rein quantitativen eine qualitative Zuschauererhebung durchgeführt wird. Sehr gut. Bisher wird der Zuschauer nur rein quantitativ erfasst. Wir haben uns schon immer gefragt, wie können wir die Meinung des Zuschauers nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ erfassen. Zu diesem Problem ist meinem Hause nun ein ebenso einfacher wie genialer Lösungsvorschlag eingefallen. Gestatten Sie mir, Ihnen das neue Zuschauerbewertungssystem darzulegen. Sie hörten Besser als James Bond, ein Hörspiel von Dieter Hirschberg. Es sprachen Intendant Horst Bollmann, Referent Christoph Quest, Regie Hartmut Kirste, Produktion Südwestfunk 1987.